So ist das mit der ach so mutigen Traumfabrik Hollywood. Natürlich lassen sich die Macher als Visionäre feiern, als risikofreudige Filmemacher. Tja, aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann setzt man dann doch wieder auf die Kraft des Bewährten. Sequel heißt das Ganze, also Fortsetzung. Und bösartig gesprochen könnte man das so sagen, dass die Zitrone so lange ausgepresst wird, bis kein Tröpfchen Saft mehr herauskommt. Nach dem Motto, was einmal erfolgreich ist, wird auch mehrfach erfolgreich sein. Sehr sequelfreudig ist das Action-Drama Terminator. Wir erinnern uns, Arnie Schwarzenegger in seinen jungen Filmjahren. Mittlerweile ist der vierte Terminator herausgekommen. Der kommt morgen in die Kinos. Terminator, die Erlösung heißt der Film. Anke Lewecke hat ihn gesehen. Frau Lewecke, natürlich muss man fragen, wie sieht er aus? Was kann er, der neue Terminator? Ja, wir bekommen es hier nicht mit einem neuen Modell der T-Serie zu tun, sondern mit einer neuen Kreation, und zwar mit einem hybriden Wesen. Das ist eine Maschine mit menschlicher Haut, mit menschlichem Gehirn und menschlichem Herz und hört auf den Namen Markus. Und Markus weiß gar nicht, dass er eigentlich eine Maschine ist. Und in den vorherigen Terminatorenfilmen war es doch immer so, dass der Terminator aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt wurde. Jetzt ist es umgekehrt. Wir lernen diesen Markus noch als Menschen kennen, eben in unserer Gegenwart. Er ist zum Tode verurteilt, aber er spendet seine Organe. Und wenn die Handlung dann in der Zukunft von Terminator 4 losgeht, wird er auch plötzlich wach. Und man fragt sich, hat er jetzt wieder dieselbe Mission wie in den anderen drei Filmen? Muss er John Connor jagen, der mittlerweile ein Erwachsener ist und den Widerstand gegen die Maschinen anführt? Und die beiden treffen sich auch ganz schnell. Und es hätte jetzt eigentlich alles ein spannender Konflikt werden können, wenn einfach der Film und die Macher was aus diesem neuen hybriden Wesen gemacht hätte. Also man hätte sich eine aktuelle Diskussion vorstellen können. Also künstliche Wesen kann man schaffen, hätte man mit reinbringen können. Natürlich hätte man auch was machen können aus der Spannung zwischen künstlichem und menschlichem Körper. Und es gibt auch noch eine Liebesgeschichte. Da hätte man ja auch Ironie mit reinbringen können. Also was ist, wenn dieses Wesen halt Menschheit, Maschine sich verliebt. Also diese ganzen Themen bleiben ungenutzt. Und auch John Connor, der ja von Christian Bale gespielt wird, das ist auch leider eine tragische Figur in diesem Film, auch sehr langweilig angelegt. Man muss sich nur JC, John Connor, können wir auch Jesus Christ versagen, also Jesus Christus. Und genauso spielt er den eben auch. Er ist der Messias, der die Menschenheit wieder retten will, die paar Überlebenden zusammenbündeln möchte. Und die ganze Zeit hat er dabei auch noch so eine Leiden-Christi-Miene. Und mit so einer darf man einfach nicht in einen Actionfilm ziehen. Also etwas spannungsarm zwischen den Figuren. Jetzt könnte man natürlich ganz ketzerisch sagen, ja und? Es kommt nicht auf die innere Spannung an, sondern quasi die Action, das Altmetall, das da produziert wird, das Krach-Boom-Bang. Ja, aber die äußere Spannung funktioniert doch auch nur, wenn man mit den Figuren mitgeht, wenn man da Interesse hat. Das tut man schon nicht. Und ich muss sagen, ich gucke mir eigentlich Filme, die in der Zukunft spielen, gerne an, weil ich diese Vision immer spannend finde. Wie sieht unsere Welt in 20, 30 Jahren aus? Und dann noch nach der Apokalypse. Fand ich erstmal ganz spannend, was denen da eingefallen ist. Also die amerikanische Wüste ist einfach, Weite ist verwüstet, Los Angeles ist nur noch ein Metallklumpen und dazwischen gibt es dann die einzelnen Menschen, die überlebt haben. Und ich finde auch die Maschinen zunächst ganz spannend, die es gibt. So kleine Vierecke, die durch die Luft fliegen, das sind so Speer, dann kommen die großen Drohnen mit so Suchscheinwerfern, dann gibt es einen ganz gigantisch großen Roboter, 24 Meter, der ganz viele Arme hat. Aber da es keine Spielfreude in dem Film gibt und auch keine Zerstörungswut, scheppert das Metall einfach nur mit lautem Getöse gegeneinander. Und irgendwann hat man sich auch so satt gesehen, weil man mit niemandem mitfiebert. Dann gibt es noch innerhalb der Menschen Überlebenden einfach noch Binnenschwierigkeiten. Aber ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das anschauen muss. Da lobe ich mir doch Terminator 3, den ich damals eigentlich gar nicht so sehr mochte. Der hat ja einfach so nochmal laut krachen lassen wie in den 80er Jahren. Aber hier fehlt einfach wirklich die Spielfreude. Ein weiterer Film, den Sie sich angeschaut haben, heißt Koran Kinder, ein Dokumentarfilm von Shaheen Dil Riaz, einem Regisseur, geboren in Bangladesch, der aber in Deutschland studiert hat, Kunstgeschichte, dann war er auf der Filmhochschule und der dann 17 Jahre später zurückgegangen ist nach Bangladesch und sich dort einer Madrasa genähert hat, einer Koranschule. Hierzulande gilt das so ein bisschen auch als Brutstätte von Terror, Ideologie und Gewalt. Welche Eindrücke bringt Shaheen Shahin Dilrias mit. Ja, also was man direkt spürt, ist natürlich, dass er keine offizielle Genehmigung hatte zu drehen. Es gibt natürlich Bilderverbot in den Koranschulen und er ist da trotzdem reingekommen mit viel Geduld, hat mit einer kleinen digitalen Kamera gedreht. Dementsprechend wackelig sind die Bilder, aber man guckt sie sich eben umso aufmerksamer an, weil man weiß, es gibt keine offizielle Genehmigung für diese Bilder. Und was man dort sieht, ist wirklich beklemmt, eben kleine Jungs, die morgens um 4 Uhr geweckt werden, die 12 Stunden am Tag den Koran lernen müssen. Über 6000 Verse sind das und das auf Arabisch. Das ist eine Sprache, die sie gar nicht kennen. Und man kriegt auch mit, dass ihnen das förmlich eingeprügelt wird. Man sieht, wie sie sich immer mit dem Oberkörper dabei bewegen, weil diese Bewegung verbindet ja das Diesseits mit dem Jenseits. Das kriegt man alles erklärt und man geht auch teilweise mit den Jungs nach Hause, lernt einfach arme Familien kennen, die ganz froh sind, dass sie einen Esser weniger haben und das dann eben mit der Koranschule ist auch verbunden, dass die Jungs höchstwahrscheinlich hinterher ganz gut Geld verdienen werden, dann wieder ihre Familien unterstützen können. Also es ist einfach so ein Einblick, wie die Armut diese Koranschulen einfach verstärken und wie die Leute darauf angewiesen sind. Aber trotzdem fehlt eigentlich der eigentliche Glaube. Also man hat gar kein Bewusstsein mehr für die Religion, sondern es ist eigentlich nur noch eine mechanische Ausübung, eine Art Lebensrettung. Shahin Dilrias, der Filmemacher, ist in Bangladesch aufgewachsen, aber er lebt in Deutschland, hat also quasi beide Welten im Blick. Mit welcher Haltung geht er dieses Thema an? Ja, was Sie schon gesagt haben, es geht eben nicht darum, hier zu zeigen, dort werden Terroristen ausgebildet, sondern es geht darum zu zeigen, welche Tradition der Islam in Bangladesch hat. Also nicht unser Blick, unser westlicher, der sagt, überall wird der Islam gleich ausgeübt, sondern im jeweiligen Land gibt es auch eine unterschiedliche Tradition. Und da erfährt man eben ganz spannende Sachen, dass die Koranschulen so vor 20 Jahren eigentlich noch ein Gegenkonzept zu den britischen Kolonialschulen waren und dass dort nicht nur eben Religion vermittelt worden ist, sondern überhaupt Bildung. Und was ich auch ganz spannend finde, dass der Film eine Spurensuche in eigener Sache ist. Also, dass zum Beispiel der Vater des Regisseurs gerade eine Moschee baut, ein Architekt ist, aber selbst gar nicht so religiös ist und er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, seinen Sohn auf eine Koranschule zu schicken. Also solche Biografien gibt es eben auch. Und ich finde einfach, dieser Film öffnet nochmal unseren Blick auf den Islam in den ganz verschiedenen Ländern. Anke Lewicke mit den Filmen der Woche. Terminator, die Erlösung und Korankinder, eine Dokumentation von Shahin Dilrias. Deutschlandradio.